1. Jahwe befahl einem großen Fisch, Jonah zu verschlucken, woraufhin Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisch verbracht. 2. In dieser Verzweifelten Lage betet Jonah ausdem Inneren des Fisch zu Jahwe, seinem Gott. 3. Es sprach, Deus meine Chefen not rief ich Jahwehen, und antwortet mir, ausdem Abgrund des Totenreichs schrie ich Hilf, und du hortest mein Flehen. 4. Du warfst mich in die Tief, mitten ins Meer, so dass die Stark Stromung mich umgab, all den gewaltigen Wogen und Wellen überrollten mich vollständig. 5. ICH DAC bereits, ICH SEIAUS Dana Gegenwart Verstesen und Word Deinen Heiligen Tempel Niemals Wiedersehen. 6. Die Wassermassen umgeben mich und bedroten mein Leben, die Flut umfing mich vollständig, und sie gra hat sich meinen Kopf gewickelt. 7. ICH sank hinab zu den tiefsten Grunden der Berge, und die Riegel der Oder schlossen sich scheinbar für immer hinter mir. Doch dann zogst du mein Leben aus diesem Abgrund Emper, Jahwe, mein Gott. 8. Falls mein Seel in mir verzweifelt, erinnert ich mich an Jahwe, und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. 9. Diogenogen, die sichen wertlos Gottsen halten, geben damit die Quell ihrer Warren Hoffnung und Hilf auf. 10. Ich jedokwil dir mit dankbarem Lobpreis opfern und mein gelobt Erfüllen. Den die Rettung kommt all ein von Jahwe. 11. Daraufhin befahl Jahwe dem Fisch, Jonah und Land zu spucken.